Good morning and the third happy good morning. Guten Morgen und einen dritten fröhlichen guten Morgen. My people drenched with the mercy of God. Meine Leute, die von Gottes Gnade durchtränkt sind. Okay, let's go to to verse 11. Gehen wir zu Vers 11. My divinely loved friends. Meine göttlich geliebten Freunde. Since you are resident aliens and foreigners in this world. Da ihr in dieser Welt als Fremde und Ausländer lebt. I appeal to you. Appelliere ich an euch. To divorce yourself from the evil desires that wage war within you. Euch von den bösen Begierden zu trennen, die in euch Krieg führen. What an incredible rich verse again here. Was für ein fantastischer, inhaltsreicher Vers. I mean, look at this. Schau mal. First of all, I mean, we could spend so much time on this verse, but let's do it a little bit quicker this time. Zunächst einmal könnten wir wirklich wieder viel Zeit für diesen Vers aufwenden, aber lass uns dieses Mal ein bisschen schneller sein. Look, first of all, he says, my divinely beloved friends. Zuerst sagt er, meine göttlich geliebten Freunde. I mean, the divine calls you his beloved. Das heißt, der Göttliche nennt dich seinen Geliebten. So look. Schau mal. What does it matter if nobody loves you, if the divine loves you? Was macht das schon, wenn dich niemand liebt, wenn dich der Göttliche liebt? I tell you what. Ich sage dir etwas. So many Christians, they struggle with rejection because they never understood their divinely loved. So viele Christen haben mit Ablehnung zu kämpfen, weil sie nie verstanden haben, dass sie von Gott geliebt werden, dass sie göttlich geliebt werden. So now they worry about the father loving them, the mother loving them, the neighbor loving them. Deshalb machen sie sich jetzt Sorgen darum, dass ihr Vater sie liebt, ihre Mutter sie liebt, ihr Nachbar sie liebt. The pastor loving them. Ihr Pastor sie liebt. People who are divinely loved. Menschen, die göttlich geliebt sind. Loved by the one who is love himself. Geliebt von dem, der selbst die Liebe ist. Those people are secure. Diese Menschen sind sicher. Not only they are secure, listen to this. Sie sind nicht nur sicher, hör dir das an. Love people, rejected people, reject people. Geliebte Menschen lieben Menschen, abgelehnte Menschen lehnen Menschen ab. So, if you think that you are rejected, wenn du also denkst, dass du abgelehnt wirst, you are going to reject people too. Wirst du auch andere ablehnen. If you are hurt, you're going to hurt people too. Wenn du verletzt bist, wirst du auch andere verletzen. But if you understand that you are divinely loved, you are going to also love people with the same divine love. Wenn du aber verstehst, dass du göttlich geliebt bist, wirst du auch andere mit der gleichen göttlichen Liebe lieben. You know, it's really, really interesting how many people have told me this. Es ist wirklich sehr interessant, wie viele Menschen mir gesagt haben. Ah, Reinhard, I know we have to love everybody, but this person is very hard to love. Ach, Reinhard, ich weiß, dass wir alle Menschen lieben müssen, aber diese Person ist sehr schwer zu lieben. I tell you what. Ich sage dir mal was. In fact, I'm going to ask you a question. Eigentlich frage ich dich etwas. Do you think that you are always easy to love? Denkst du, dass du immer leicht zu lieben bist? You really think so? Denkst du das wirklich? Well, I tell you what, I know that there are many times it was not easy to love me. Nun, ich sage dir, ich weiß, dass es oft nicht leicht war, mich zu lieben. And yet, the divine has loved me, even when I wasn't easy to love. Und doch hat mich der Göttliche geliebt, auch wenn ich nicht leicht zu lieben war. So people who really are full of that divine love, Menschen, die wirklich von dieser göttlichen Liebe erfüllt sind, they will not love, but they will let that divine love flow through them. Werden nicht lieben, sondern sie werden diese göttliche Liebe durch sich fließen lassen. See, God never ever wanted us to love anybody with our love. Gott hat nie gewollt, dass wir jemanden mit unserer Liebe lieben. The love that we Christians love with is not a human love. Die Liebe, mit der wir Christen lieben, ist keine menschliche Liebe. Of course not. Natürlich nicht. Then we don't need Christ for that. Dann brauchen wir Christus dafür nicht. We just need to learn to become better people. Wir müssen nur lernen, bessere Menschen zu werden. The moment you learn to become better people, we can already love better. In dem Moment, in dem wir lernen, bessere Menschen zu werden, können wir auch besser lieben. But listen. Doch, hör zu. God never, ever, ever wants a Christian to love with a human love. Gott hat niemals gewollt, dass ein Christ mit menschlicher Liebe liebt. God wants us Christians to understand that we are divinely loved by the divine. Gott will, dass wir Christen verstehen, dass wir vom Göttlichen geliebt werden. Because the divine loves us with a love that's totally different to any human love. Denn der Göttliche liebt uns mit einer Liebe, die ganz anders ist als jede menschliche Liebe. And once we really focus on how we are loved by him, we will love with that same love. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, wie wir von ihm geliebt werden, werden wir mit der gleichen Liebe lieben. So now you don't have to do anything, you simply become a channel of the divine love. Du musst nichts tun, du wirst einfach ein Kanal dieser göttlichen Liebe. Now, how can you love if you're not loved? Wie kannst du lieben, wenn du nicht geliebt wirst? You can't. Du kannst es nicht. So you have to learn to focus on how deeply you are loved by the divine. Du musst also lernen, dich darauf zu konzentrieren, wie sehr du vom Göttlichen geliebt wirst. And once this becomes your lifestyle, und wenn das zu deinem Lebensstil geworden ist, then what you're going to do is you're going to become a channel of that love. That's what you choose to do. Wirst du zum Kanal dieser Liebe. Das ist, wofür du dich entscheidest. And once the Christians begin to live like this, the world will be very attracted. Und wenn die Christen anfangen so zu leben, wird die Welt sehr davon angezogen werden. Remember, it's the divine love, it's not your love. Vergiss nicht, es ist die göttliche Liebe, nicht deine Liebe. The world doesn't need more human love, the world needs more divine love. Die Welt braucht nicht mehr menschliche Liebe, die Welt braucht mehr göttliche Liebe. So, let's enjoy being loved by the divine. Genießen wir es also, vom Göttlichen geliebt zu werden. And let's spread the love. Und tragen wir diese Liebe weiter. God doesn't love you because you are good. He loves you because he is good. Gott liebt dich nicht, weil du gut bist. Er liebt dich, weil gut ist. This is what you will keep repeating throughout the day. Das ist es, was du den ganzen Tag lang wiederholen sollst. He loves me because he is good. Liebt mich, weil gut ist. See you tomorrow. Bis morgen.